Aufgabe 3a. Guten Morgen, ich heiße Ute Schuster. Guten Morgen, Frau Schuster, ich heiße Pablo Santana. Guten Morgen, Herr Santana.